You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hi. Hallo. Are you asleep? Hast du geschlafen? You know, here's the funny thing. Hier ist das Lustige. Okay, our videomaker. Unser Videofilmer, der diesen Film gerade macht, ihr Name ist Hai. Actually, it's Heisa, but we call her Hai. Sie heißt Heisa, wir nennen sie Hai. You know, and I said Hai. Ich sagte Hai. But Hai standing right there. Hai steht gerade dort. He's wondering what am I talking about the Hai about. Daniel wundert sich, warum ich mit ihm über Hai spreche. You know, when Hai comes to our house. Wenn Hai zu uns nach Hause kommt. Here's what Debbie always says. Sagt Debbie immer. Hai, Hai. Hi, hi. Oi, hi. Anyhow, hi, people. Hi, Leute. Now you're awake. Nun bist du wach. Daniel and Reinhard is back. Daniel und Reinhard sind zurück. All right, let's talk about a little bit more about the heart. Lass uns mehr über das Herz sprechen. Let's talk about how easily things can actually possess our heart. Darüber, wie schnell materielle Dinge unser Herz erobern können. I did a little research yesterday. Gestern recherchierte ich ein wenig. And I came across an interesting statement of John Wesley. Ich las eine interessante Aussage von John Wesley. Wesley said something like this. Wesley sagte Folgendes. When I have money, I quickly give it away. Wenn ich Geld habe, dann gebe ich es schnell weg. He said, because it so quickly tries to sneak into my heart. Weil es versucht, so schnell in mein Herz zu kriechen. Now, I understand him. Ich verstehe ihn. You know, and I'm not sure if it's the right thing to quickly give everything away. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, ganz schnell alles wegzugeben. But if that's the only way to stop it from conquering your heart, then it's for sure the right thing. Wenn dies der einzige Weg ist, dass dein Herz nicht davon ergriffen wird, dann ist es sicher der richtige Weg. I can honestly say before God. Ich kann vor Gott ehrlich sagen, that for probably about 40 years. Das während circa 40 Jahren. I've lived with a ridiculously strong awareness. Lebte ich mit einem unglaublich starken Bewusstsein. How quickly material things, things of this world will conquer your heart, enter into your heart. Wie schnell materielle Dinge von dieser Welt dein Herz besiegen können, ins Herz hineinkommen können. So, for regarding with anything material. In Bezug auf alles Materielle. Whether it's money, whether it's the car, whether it's the house, even the vacation. Ob es das Geld ist, das Auto, das Haus, sogar die Ferien. You know, I'm very careful, literally overly careful. Ich bin vorsichtig, buchstäblich übervorsichtig. Not allow anything to conquer my heart. Dass nichts mein Herz erobert. You know, the question that people always ask. Was Leute mich immer fragen. How do you know it's in my heart? Wie weißt du, dass es im Herzen ist? You know, I remember I was with a very wealthy lady one day. Eines Tages war ich mit einer sehr reichen Frau zusammen. And she was talking about the same subject. Sie sprach über das gleiche Thema. She was very wealthy and she really, really, really loved her wealth. Sie war sehr reich und liebte ihren Reichtum. Very important to her. Der Reichtum war sehr wichtig für sie. Status, what she dressed and what she drove and where she went. Ihren Status, ihre Kleidung, wohin sie geht, welches Auto sie fährt. And you know, she felt confronted by the way I live my life. Sie fühlte sich konfrontiert durch die Art und Weise, wie ich mein Leben lebe. I never confronted her. Ich konfrontierte sie nie. I honestly, sincerely, really, really loved that couple. Ich liebte dieses Paar aufrichtig. But she was very confronted by my lifestyle regarding material things. Sie wurde durch meinen Lebensstil sehr konfrontiert in Bezug auf materielle Dinge. So for some reason they always, her and her husband, always felt the need to justify themselves, which I never cared about. Sie fühlten sich immer verpflichtet, sie und ihr Ehemann sich zu rechtfertigen, was mich eigentlich nicht kümmerte. And I remember one day she said, listen to me, it's okay if I have all the wealth, but it's not in my heart, it's not in my heart. Sie sagte eines Tages, hör zu, es ist okay, dass ich all das habe. Es ist nicht in meinem Herzen, nicht in meinem Herzen. So here's the question. Hier ist die Frage. How do you know that anything material has actually gripped your heart? Wie weißt du, dass materielle Dinge dein Herz ergriffen haben? It's very easy. Sehr leicht. Invite me to your house. Lade mich in dein Haus ein. and show me the things that are so beautiful that you really like and that have not conquered your heart. Zeige mir die Dinge, die du magst und nicht dein Herz erobert haben. Let me scratch a brand new car and watch your reaction. Lass mich einen Kratzer in dein Auto machen und deine Reaktion sehen. Let me break your favorite crystal and watch your reaction. Lass mich deine Lieblingskristallgläser zerbrechen und deine Reaktion sehen. I'm not going to do anything of these announced. Ich werde diese Dinge tun, ohne sie vorher anzukündigen. Because I want to see your instant heart reaction. Weil ich deine sofortige Herzreaktion sehen will. Your instant heart reaction will actually, your instant reaction will actually show your heart. Deine sofortige Reaktion wird dein Herz zeigen. You know, if anything breaks that you think it's not in your heart, wenn etwas zerbricht, wovon du denkst, dass es nicht in deinem Herzen ist, if your instant reaction is, oh well, it's just things, und deine Reaktion ist, okay, es sind nur Dinge, it's not in your heart, dann ist es nicht in deinem Herzen. If you react in a different way, wenn du anders reagierst, it's in your heart, ist es in deinem Herzen. Debbie has this little, whatever you call it, she's this little, I don't know what you call it, this little tick, I guess, a little thing that she likes. This little, whatever you have. She likes to collect something. Debbie hat dieses kleine Ding. Sie liebt es, etwas zu sammeln. Starbucks cups. Starbucks Tassen. She likes them. Sie liebt sie. Hung up in the kitchen. She really likes it. Sie hat sie in der Küche aufgehängt. Das ist wirklich schön. Well, this lady, this morning, a lady was washing our dishes in the house and she broke. An diesem Morgen wusch diese Frau das Geschirr und zerbrach eine der Tassen. She felt really bad. Sie fühlte sich wirklich schlecht. You know, I was in the kitchen when it happened. Ich war in der Küche, als das passierte. And Debbie said, I just threw it in the trash. Debbie sagte, wirf es einfach weg in den Müll. I thought, proud of you, girl. Ich dachte, ich bin stolz auf dich, Mädchen. You know, a friend of mine borrowed my car once. Ein Freund lehnte einmal mein Auto aus. And bang, then an accident. Er hatte einen Unfall. You know, there were actually three friends. Es waren drei Freunde. In Poland. Es war in Polen. They needed to buy something and they asked if they could use my car. Sie mussten etwas kaufen und fragten, ob sie mein Auto haben können. They came back with the car and I realized they were talking among each other but didn't come to me. Sie kamen zurück und sprachen untereinander, aber sie kamen nicht zu mir. I said, guys, everything okay? Ich sagte, Jungs, ist alles okay? And they didn't want to talk to me. Sie wollten nicht mit mir sprechen. Like, who is going to tell him? So wie, wer wird es ihm sagen? Tell me what's going on. Sagt mir, was los ist. Wir hatten einen Unfall mit deinem Auto. Es ist verbeult. Ich schaute die Beule nicht einmal an. Ich sagte, wen kümmert's? I remember until the day I said, listen, the car is not going to heaven. We are all going there together as friends. So who cares? Ich erinnere mich noch heute. Ich sagte, das Auto wird nicht in den Himmel gehen. Wir gehen zusammen als Freunde. Also wen kümmert es? So okay, supporter. How you see whether things in your heart or not, material things, is very simple. Also wie siehst du, ob materielle Dinge in deinem Herzen sind? Es ist sehr einfach. How do you react when it's taken from you? Wie reagierst du, wenn man es dir wegnimmt? How do you react when you lose it? Wie reagierst du, wenn du es verlierst? Your instant reaction shows your heart. Deine sofortige Reaktion zeigt dein Herz. Remember, your reaction is always a mirror of your own heart. Deine Reaktion ist immer ein Spiegel deines eigenen Herzens. You know, anything that I have today that has any material value, alles, was ich heute habe, das materiellen Wert hat, it's not in my heart. Es ist nicht in meinem Herzen. Those people who live with me, they know that. Wer mit mir lebt, der weiß das. But you know why that is so? Weißt du, warum es so ist? Because I have learned something. Ich habe etwas gelernt. When I was young. Als ich jung war. That very easily they all try to conquer our hearts. Sehr leicht können Dinge unser Herz erobern. I was 17. Ich war 17. And I did my driver's license. Ich hatte meinen Führerschein gemacht. And I saved all the money I had to buy a car of my uncle. Ich hatte alles Geld gespart, um ein Auto von meinem Onkel zu kaufen. He was my favorite uncle too. Es war mein Lieblingsonkel. So I bought this car. It was a French car, a Renault. Ich kaufte das Auto, ein französisches Auto, ein Renault. In fact, you have to be like my age to know that model. It was called R6. Du musst so alt sein wie ich, um die Marke zu kennen. Es war ein R6. You know, and I fixed up the car. Ich habe dieses Auto instand gesetzt. I stripped it down and I painted the whole car my favorite color blue. Ich habe das ganze Auto mit meiner Lieblingsfarbe blau lackiert. With a black design on it. Everybody looked at the car when I drove by. Everybody just looked. Mit einem schwarzen Muster. Jeder schaute, wenn ich vorbeifuhr. Loved my car. Ich liebte mein Auto. Twice every day I washed the car by hand. Zweimal am Tag wusche ich mein Auto von Hand. I was 18. Ich war 18. What happened? Was passierte? 4 weeks later. 4 Wochen später. Driving home from a church service. Ich fuhr vom Sonntagsgottesdienst zurück. And I always liked adrenaline. Ich habe schon immer Adrenalin geliebt. There was a 30 km per hour speed limit and I did about 130. Da war eine Tempolimite von 30 km die Stunde und ich fuhr ungefähr 130. Io stavo a 130. And my brother was sitting next to me. Mein Bruder saß neben mir. We're playing loud music. Die Musik war laut. And then at a curve, I lost control of the car and we flipped over 4 times. In der Kurve verlor ich die Kontrolle und wir überschlugen uns 4 Mal. And the front of the car was bent in like this and stopped in front of both of our faces. Die Vorderseite des Wagens war eingeknickt und blieb direkt vor unserem Gesicht stehen. And the back, everything was crushed down. Die Rückseite, alles war niedergewalzt. Just the two places where we were sitting, it was protected. Nur die beiden Plätze, auf denen wir saßen, waren geschützt. The car was upside down. Das Auto stand auf dem Kopf. And we were stuck in our seatbelts. Wir steckten in unseren Gurten fest. I couldn't get out. Ich konnte nicht rausgehen. My brother finally managed to get out and we kicked in the window and he got me out. Mein Bruder konnte aussteigen und wir schlugen gegen die Scheibe und er holte mich raus. Do you know, and I remember my brother said. Mein Bruder sagte, we should kneel down right now and thank God that he saved our life. Wir sollten jetzt niederknien und Gott danken, dass er unser Leben gerettet hat. I refused to. Ich habe mich geweigert. Do you know why? Weißt du warum? I said, I don't care about my life being saved. My car is destroyed. Es ist mir egal, ob mein Leben gerettet wurde. Mein Auto ist kaputt. Who cares about my life? My car is gone. Wen kümmert mein Leben? Mein Auto hat totalen Schaden. My brother grabbed me by the shoulder. He knocked me down. He said, kneel down and thank God. Mein Bruder packte mich an der Schulter, presste mich nieder und sagte, knie nieder und danke Gott. I said, no. Ich sagte, nein. I don't care about being alive. I've lost my car. Es ist mir egal, dass ich lebe. Ich habe mein Auto verloren. See, that reaction was a mirror of my own heart. Diese Reaktion war ein Spiegel meines Herzens. After I processed this whole thing, als ich das verarbeitet hatte, I realized that I had allowed something material to conquer my heart. Realisierte ich, dass ich es erlaubt habe, dass etwas Materielles mein Herz erobert. So after that I repented. Danach tat ich Buße. Thank God for saving my life. Dankte Gott, dass er mein Leben gerettet hat. And I made some very important decisions. Und traf ein paar wichtige Entscheidungen. Number one. Nummer eins. I will always remember how quickly material things creep into your heart. Ich will mich immer daran erinnern, wie schnell materielle Dinge in das Herz gelangen. I will always remember that. Immer erinnern. Number two. Nummer zwei. I will take responsibility of my own heart and I will not allow material things to conquer it. Ich übernehme die Verantwortung für mein Herz und erlaube es nicht, dass materielle Dinge in mein Herz kommen. Number three. Nummer drei. If I ever let my guards down and anything material has actually crept into my heart, wenn ich es einmal nicht gut bewacht habe und etwas Materielles mein Herz ergriffen hat, I will never excuse it. Will ich es nie entschuldigen. I will never rationalize it. Nie rationalisieren. I will act radically to it. Ich werde radikal damit umgehen. And I will get rid of whatever that material thing is that has conquered my heart. Und ich werde dieses materielle Ding, das mein Herz ergriffen hat, loswerden. It's called fruit of repentance. Es heißt die Frucht der Buße. So as I learned to live by this simple principle, weil ich lernte, mit diesen einfachen Prinzipien zu leben, I can enjoy anything God gives me, but nothing will ever conquer my heart again. Kann ich alles genießen, was Gott mir gibt, nichts wird je mein Herz erobern. Watch your heart. Behüte dein Herz. You know, I've said it so many times. Ich habe es so oft gesagt. But I'm so clear. Ich bin so klar. Nobody can truly enjoy anything material unless Jesus has satisfied you completely. Niemand kann richtig etwas Materielles genießen, es sei denn, dass Jesus dich vollständig zufriedengestellt hat. And now you have things in your life, but never in your heart. Jetzt hast du Dinge in deinem Leben, aber nie in deinem Herzen. Learn that. Lerne das. Thank you for watching. Danke, dass du zuschaust. Subscribe to our YouTube channel. Abonniere den YouTube-Kanal. Click the like if you liked it. Klicke auf Mag ich, wenn es dir gefallen hat. Danke fürs Zuschauen.